Bleiben wir aber noch bei dem letzten Punkt, weil ich den benutze, um die Frage, die angekündigt hat, aufzulösen. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann aus meiner Art nicht raus. Aber man könnte die Welt besser machen, wenn man die Kinder anders erzieht. Dann wäre vielleicht die Umwelt besser intakt. Erziehung zu Umweltbewusstsein wird bei den Kindern beginnen. Da gibt es, nehmen wir mal eine Erfahrung aus der jüngeren Vergangenheit, den großen Skandal um das BSG und die Bio-Agrikultur. Da ist geschimpft worden auf den Konsumenten mit dem Argument, ja, der für 5 Euro ein Kilo Schweinefleisch haben will, der bestellt doch quasi BSG. Dass dann im billigen Tierfutter von verdorbenen Lämmern Schweine gemästet werden, um Futterkosten zu sparen, ist hier dem Konsumenten angelastet. Wer für 5 Euro Fleisch will, der hat doch eigentlich eben dies bestellt. Das sind verdorbene Futter, das wenig kostet, Tiere gemessen werden. Das ist ökologisch gesehen eine grobe Verkennung der Wahrheit. Denn die Senkung der Futterkosten ist die Folge einer Geldrechnung, die der Verkäufer macht. Und der Kunde hat weder beauftragt, noch je gewusst, bis es irgendwann mal aufgeflogen ist. Und dass er mit seinem Portemonnaie eigentlich gar nicht die ökonomische Macht besitzt, als quasi Steuerinstanz einzugreifen und zu sagen, was soll der Geiz, nimm doch 20 Euro fürs Kilo. Ist von daher, dass derselbe Konsument, der am Tresen mit verdorbenem Schweinefleisch betrogen wird, weil es der Bilanz nützt, in der Regel über einen spärlichen Lohn verfügt, aus genau demselben Grund, weil auch das der Bilanz nützt. Das Billigfleisch, das BSE verbreitet, ist aus demselben Grund, warum die Menschen in der Regel gar nicht das Geld haben, im Bioladen zu kaufen. Ihr Lohn ist für den Gewinn einfach abträglich. So, also würde ich einmal solchen umweltbewussten Menschen sagen, das, was ihr anprangert, ist nicht eine Folge mangelnden Umweltbewusstseins bei den Konsumenten. Das kommt nicht aus ihrer falschen Einstellung, dass sie die Umwelt nicht schätzen und dafür Geld hergeben möchten, sondern das kommt aus einer ökonomischen Rechnung, in diesem Fall des Agrarkapitals. Gut, das ist meine Auffassung. Aber wenn schon der Betreffende, von dem wir jetzt reden, dieser Auffassung zuneigt, das kommt von der Einstellung der Konsumenten. Die sind so geizig, die sind so wenig umweltbewusst, dass sie schuld dran sind, dass der blaue Planet untergeht. Dann ist die Konsequenz, die sie aus ihrem eigenen, von mir nicht geteilten Befund ziehen, noch einmal falsch. Denn wenn ich schon der Auffassung bin, die Einstellung der Menschen ist der Grund dafür, dass vieles schief läuft, dann müsste ich die Einstellung aller Menschen ändern. Da sind die Großen eingeschlossen, gerade so wie die Kleinen. Die kommen aber die Leute auf die Idee, die Erziehung müsste es sein. Wenn wir schon Einstellungen korrigieren wollen, dann doch bei jedermann. Wieso denn nur bei den Kleinen, die noch gar nicht einkaufen gehen, weil die noch nicht über den Tresen gucken können? Das kommt daher, dass sie diesen von mir heute Abend kritisierten falschen Gedanken anhängen. Dass die Großen, weil einmal erzogen, geprägt, festgelegt, nicht korrigierbar sind. Dass aber die Kleinen noch sowas wie das weiche, klebbare, formbare Material in ihrer Hand sind, das man jetzt nach seinem Bilde modellieren kann. Das ist das Ideal einer Manipulation, die deswegen nicht gelingt, weil die Kinder, genauso wie die Großen, immer alles mit eigenen Gründen übernehmen oder verwerfen. Also ist mein abschließendes Urteil über die Frage, kann Erziehung die Welt verbessern? Diese Frage enthält einen doppelten Irrtum. Einerseits sehen, die Erziehung wie eine Determination aufzufassen, die Wille und Bewusstsein anderer Menschen festlegt. Und andererseits ein Irrtum über den Kapitalismus. Denn der da meint, er müsse auf neue Einstellungen eichen und festlegen, der denkt sich den Kapitalismus und das gesamte Getriebe wie eine Resultante aus Einstellungen, sodass veränderte Einstellungen ein neues wirtschaftliches und politisches Leben erzeugen. Wie wenn Kapitalismus ein Wunschkonzert wäre und nicht eine durch Gewalt diktierte Ordnung. Einwände verbindet der Kapitalismus jede Menge. Aber die sind den großen Menschen wie den kleinen Menschen zu sagen, damit die Welt nicht bleibt, wie sie ist. Damit bin ich fertig. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat als geplant. Es ist jetzt 10 vor 10. Aber was immer Unbehagen geschildert hat, während des Vortrags soll angesprochen werden, Nachträge, Ergänzungen, alles ist willkommen. Weitermachen. Da ist darauf verwiesen worden, auf die von der Bundesregierung bezweckten Ergebnisse, dass Arbeitslosengeld gesenkt werden muss, dass der Bezug verkürzt wird, dass man Leute in jeder Arbeit zwingt, in Niedriglohnsektoren, Verarmung auf breiter Front, ein Heer von Arbeitslosen, das diesen neuen Kautelen unterliegt, mit immer weniger Geld müssen sie auskommen, gerade 42 Euro, das ist sowas wie der Sozialhilfesatz. Diesen Zwang auszuüben, ohne dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, dem Zwang zu entsprechen, weil es die Arbeitsplätze gar nicht gibt, auf die sie gezwungen werden sollen, wenn sie das Geld anhaben. Die machen irgendwann den Übergang, dass sie keinen Grund mehr wissen, wofür sie sich in ihrem Leben, auch in ihrem Familienleben, anstrengen. Weil einfach jeder glaubwürdige Weg, weiterzukommen, für sie verbaut ist. Die hören auf, sich um solche Belange zu kümmern, wie bringe ich meinen Kindern noch das ABC bei, damit sie in der Schule weiterkommen. Das war der große Seufzer von Beck, dass er gesagt hat, ihn schockiert an der Unterschicht am meisten, dass man in ihr nicht mehr den Satz hört, mit dem er groß geworden ist. Nämlich den Satz, ich will, dass es meine Kinder einmal besser haben. Das hat er als Indiz dafür genommen, dass jede Form von Aufstiegswillen, selbst ein solcher, der nur auf die Nachkommen ausgestreckt ist und einen selber ausnimmt, in Verhältnissen nicht mehr gedeiht, wo es keinen materiellen Anhaltspunkt mehr gibt, dass Aufstieg in welcher Form auch immer irgendeinen Sinn macht. Insofern ist diese geistige Verwahrlosung, das Fragenlicht der materiellen Schlechterstellung, der materiellen Verwahrlosung gegen diese Familien Einzug hält. Entsprechend sehen die kleinen Menschen aus, die aus solchen Familien in die Schulen kommen. Es ist bloß die Brutalität dieser gesellschaftlichen Debatte und dieses Phänomen, ja, dass das den Erziehern zur Last gelegt wird. Kaum läuft irgendein Schüler Amok, steht der Staat auf und sagt, das Elternhaus hat versagt. Das alles lebt von diesem verwegenen Anspruch, dass eine staatsbürgerliche willensmäßige Tauglichkeit so etwas wie eine Natureigenschaft an Menschen sein muss, die eine Erziehung verbirgt, wenn sie richtig läuft. Dass Erziehung die Kraft der Determination hat, Menschen nach einem Anspruch zu formen, den man an sie richtet. Das steckt in der Debatte, wenn ich sage, hättest du deine Kinder anders erzogen, wäre der Kerl nicht auch noch gelaufen. Der hat sich schon selber die Gründe überlegt, warum er es ungerecht findet, dass er immer der Ausgeschmierte ist. Warum er die Ungerechten bestraft, wenn sie schon nicht von den wirklichen Instanzen der Gesellschaft bestraft werden. Dann bleibt man schon mal selber zur Pistole oder anderen Werkzeugen. Ja, jetzt sieht es nach Aufbruch aus. Gibt es noch Wortmeldungen? Sonst möchte ich nochmal auf diesen Arbeitskreis hinweisen, der von Ihnen angekündigt wurde, um hier an der Tafel zu lesen.